Martin Auers Geschichtenmaschine. Flunkerfisch von Julia Donaldson, Deutsch von Martin Auer. Es lebte einst ein Fisch und der hieß Florian Flunkerfisch. Er sah nicht nach viel aus, grau und schuppig war er bloß. Doch wenn er erst mal redete, dann gab's auch was zu hören, denn Flunkerfisch war klein, doch seine Fantasie war groß. »Was? So spät ist es? Ich bin mit meinem Seepferd ausgeritten. Entschuldigung, bin mit dem Stachelrochen übers Riff gezischt. Ich war mit Delfinen tauchen, hab die Zeit ganz übersehen.« Jeden Tag hat er eine andere Geschichte aufgetischt. Montag früh um 9 kommt Frau Rochen mit der Liste. Peter Peters Fisch, hier, kriegt sein Häkchen, wird gezählt. Kurt Kaninchen Fisch, hier, Bertram Barsch, bitte hier, Florian Flunkerfisch, Flunkerfisch, Flunkerfisch fehlt. Entschuldigung, ich bin schon da, ich habe ein Wrack gefunden und die Truhe mit den Schätzen, die ging zu vom Wellenschlag. Ich wäre noch immer drin, hätte mich die Nixe nicht befreit. Das kann nicht sein, das gibt's nicht. Aber wenn ich's doch sag. Ach, das sind bloß so Geschichten, sagt Kaninchenfisch zum Barsch. Eine Frechheit, dass einem sowas zu erzählen wagt. Mir gefällt es aber, sagt Peter Petersfisch, der Kleine, und erzählt es seiner Oma, die es gleich einer Krabbe sagt. Dienstag früh um 9 kommt Frau Rochen mit der Liste. Peter Petersfisch, hier, kriegt sein Häkchen, wird gezählt. Karl Kofferfisch, hier, Dora Drachenfisch, hier, Florian Flunkerfisch, Flunkerfisch, Flunkerfisch fehlt. Entschuldigung, ich bin schon da, heute habe ich mich beeilt, doch dann war da so ein Krake, der auf der Lauer lag, der hätte mich fast verschluckt, eine Schildkröte hat mich befreit. Das kann nicht sein, das gibt's nicht, aber wenn ich's doch sag. Ach, das sind bloß so Geschichten, sagen Spinnenfisch und Mondfisch, unverschämt, dass er uns noch mit solchen Märchen quält. Mir gefällt sie aber, sagt Peter Petersfisch, der Kleine, und erzählt sie seiner Oma, die's gleich einem Butt erzählt. Und von dem hört es der Seestern, und der sagt es dem Seehund, der es dem Hummer sagt, und der sagt es dem Aal zur selben Stund. Mittwoch früh um 9 denkt sich Flunkerfisch Geschichten aus, ganz unglaublich unfassbar, zum Wundern und Entsetzen. Er träumt dahin und trödelt, so sieht er nicht das Fischerboot, so hört er nicht die Fischer und merkt nichts von den Netzen. Und in der Schule? Frau Rochen bringt die Liste, Peter Petersfisch, hier, kriegt sein Häkchen, wird gezählt. Frieder Feuerfisch, hier, Nora Nanderbarsch, hier, Florian Flunkerfisch, Flunkerfisch, Flunkerfisch fehlt. 10 Uhr, 11 Uhr, wo bleibt nur der Flunkerfisch? Voller Sorge ist Peterfischchens Blick. Fern die Fischer holen ihre Netze ein. Das ist bloß ein Flunkerfisch, den schmeißen wir zurück. Einsam und traurig schwimmt Flunkerfisch durchs große Meer, wo Fische sind, die leuchten oder fliegen, einfach so. Er irrt durch einen Algenwald, da hört er was erzählen. Es ist eine Geschichte, die kennt er doch von wo. Flunkerfisch, den Reiter, befreite eine Seejungfrau. Er kämpfte mit dem Kraken, der auf der Lauer lag. Er fand einen Piratenschatz tief unten auf dem Meeresgrund. Das kann nicht sein, das gibt's nicht. Aber wenn ich's doch sag. Und die sich das erzählen, die sind ein Schwarm Sardellen. »Entschuldigung«, sagt Flunkerfisch, »wo haben Sie das her?« »Das war eine Garnele, die hat uns das berichtet. Die hat's von einem Wal gehört aus dem Schwarzen Meer.« »Ich hab's von einem Hering, ich hab's vom Aal erfragt, und ich weiß es vom Hummer. Der Seehund hat's gesagt, der Seestern hat's bestätigt, der Butt sagt's ebenso. Der Butt, der sagt, ich kenn sie doch, ich weiß bloß nicht von wo.« »Ich bin Flunkerfisch, ich schwimm meiner Geschichte hinterher.« »Ach, die habe ich von Frau Petersfisch, die weiß bestimmt noch mehr.« 2 Uhr, 3 Uhr, wo bleibt unser Flunkerfisch? Die Schule ist bald aus, wo kann er denn nur sein? Die Schulglocke läutet, alle packen ihre Sachen ein. Da schwimmt Florian Flunkerfisch zur Klasse herein. »Entschuldigung, ich war gefangen, Fische haben mich gefischt, und dann habe ich mich verschwommen und ich war schon ganz verzagt. Doch dann hat mich meine eigene Geschichte wieder heimgeführt. Das kann nicht sein, das gibt's nicht. Aber wenn ich's doch sag?« »Schon wieder so eine Geschichte«, sagen Kugelfisch und Nanderbarsch, »dass man so etwas anhören muss, das ist schon ärgerlich.« »Mir gefällt sie aber«, sagt Peter Petersfisch, der Kleine, und erzählt sie einer Dichterin. Die schrieb sie auf für dich.